Andacht vom 5.04.2021, Reinhard Hirtler. Jesus versteht dich. Gott ist unglaublich. Ich hatte eine sehr interessante Nacht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich für die Andachten keine Botschaften vorbereite, sondern einfach das teile, was mich gerade bewegt. Ich hatte eine verrückte Nacht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Albtraum hatte. Aber letzte Nacht hatte ich einen. Er war wirklich schrecklich. Debbie hat es mitbekommen und legte ihre Hand auf mich, um mich zu beruhigen. Ich erzähle euch ein bisschen davon. Ich war in einem großen Gebäude, das in meinem Traum die ganze Welt darstellte. Plötzlich wurde das Licht überall abgeschaltet. Es wurde so dunkel, dass man die Hand nicht mehr vor den Augen sehen konnte. Ich versuchte, durch dieses Gebäude zu gehen und den Ausgang zu finden. Ich fühlte mich total verloren und eine äußerst große Angst erfasste mich. Ich hatte Panik, ich zitterte sehr, ich fürchtete mich. Dann wurde ich in einen speziellen Raum gebracht, wo ein Mann mich davon überzeugen wollte, dass die Lügen auf der Welt die Wahrheit seien. Ich denke, das war eine Mischung aus einem Albtraum und einem prophetischen Traum. Aber die Angst hatte mich in diesem Traum so sehr erfasst, dass ich nichts mehr tun konnte. Als ich das feststellte, wachte ich auf. Und ich spürte noch immer diese Furcht. Hör zu, weil ich gelernt hatte, dass wir kontrollieren können, was wir träumen, sagte ich, ich gehe zurück in diesen Albtraum und ich werde diese Furcht überwinden. Das tat ich. Ich schlief wieder ein, ich ging zurück in dieses dunkle Gebäude und als ich wieder in diesem dunklen Raum war, schaute ich den Mann an, der mich mit seinen Lügen infiltrieren wollte, und sagte zu ihm, ich habe erkannt, dass du ein Lügner bist. Ich glaube dir nicht und ich habe keine Angst. Der Rest dieser Nacht war wunderbar. Als ich heute früh aufwachte, hatte ich das Wort im Herzen, das ich seit meiner Kindheit liebe. Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und der Herr sprach zu mir, Reinhard, diese unglaubliche Angst, die du heute Nacht erlebtest, die habe ich einst auch durchlebt und ich habe sie überwunden. Jesus ist durch alle Situationen hindurchgegangen, durch die du hindurchgehst, durch alles, womit du kämpfst und wo du dir einen Sieg wünschst. Die Bibel sagt, er versteht dich, er leidet mit dir. Satan versucht immer, dich davon zu überzeugen, dass Jesus deine Situation nicht erkennt. Aber ich möchte, dass du heute verstehst, dass Jesus dich versteht. Vielleicht fühlst du dich von der Angst bedrückt, weil die ganze Welt momentan in dieser Angst lebt. Vielleicht gehst du durch Versuchung und hast schon so oft gehofft, dass du überwinden kannst. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich sehr verzweifelt war, weil ich eine Gewohnheit von mir überwinden wollte, die ich schon lang loshaben wollte, und ich versagte erneut. Und ich rief aus, Jesus, rette mich! Und er sagte, ich kann es nicht, Reinhard. Ich war entsetzt. Was, Jesus, du kannst mir nicht helfen? Und er antwortete, ich habe es bereits getan. Schaut, alles in Hebräer 4 dreht sich nur darum, dass der Herr uns bereits eine Ruhe geschaffen hat. Du kannst nicht in diese Ruhe Gottes kommen, wenn du nicht eine sehr intime Beziehung zu Jesus hast. Es ist verrückt, wie sehr wir versuchen, zur Ruhe zu kommen. Aber die Beziehung zu Jesus lassen wir außer Acht. Jesus ist derjenige, der den Weg zum Himmel bereitet hat. Wir müssen aufhören, diesen Kampf zu kämpfen, dass wir starke Christen sind. Wenn wir das endlich verstehen, kommen wir in die Ruhe Gottes, die wir sonst nirgends finden und die uns frei macht. Schaut, ich entschied mich selbst, in den Traum zurückzukehren und diese Angst zu beseitigen, denn Jesus hatte sie schon besiegt. Und so hat Jesus auch alles andere bereits vollbracht. Versteht und akzeptiert die Tatsache, dass Angst eine Lüge ist. Für mich ist allein der Gedanke schon überwältigend, dass Jesus all der Angst und dem Schmerz ausweichen hätte können. Aber er entschied sich, es durchzustehen. Wie weiß ich das? Weil das Wort Gottes sagt, dass er in allem versucht wurde. Ich glaube wirklich, dass Jesus mit sexuellen Sünden konfrontiert wurde, dass er mit Geldliebe versucht wurde, dass er mit Betrug und Schwindel versucht wurde. Wodurch du auch immer gerade gehst, Jesus kennt es. Und er sündigte nicht, das heißt, er überwand es. Jetzt musst du selbst deine Entscheidung treffen. Lerne ich im Glauben zu leben und im Sieg Jesu? Oder will ich weiter mit der Sünde kämpfen? Die Gemeinde Christi muss in einem Punkt wirklich aufwachen. Sie muss aufhören, in ihrem eigenen Sieg und in ihrer eigenen Kraft leben zu wollen. Wir müssen aufhören, aus uns selbst heraus eine starke Person sein zu wollen. Lerne im einfachen, hingegebenen Glauben zu leben und alles an Jesus abzugeben. Denn du weißt, dass Christus schon hindurchgegangen ist. Bring es ihm und geh gemeinsam mit ihm durch. Wie setzt man das praktisch um? Jesus, du bist durch diese schreckliche Angst und Versuchung gegangen. Ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Du hast so viel Verständnis für mich, denn du kennst das alles. Du stellst dich nicht neben mich und sagst, überwinde endlich. Du sitzt auf deinem Thron und sagst zu mir, ich verstehe dich wirklich. Denkt mit mir, wenn ihr durch eine wirklich schmerzvolle Zeit geht und jemand sagt zu euch, du, ich kenne das nur zu gut. Ich verstehe dich. Wie fühlt ihr euch? Ihr fühlt euch plötzlich verstanden und nicht mehr allein. Eine der Listen Satans ist, dass er euch dazu bringen will, dass ihr euch völlig alleine und verlassen fühlt. Er will, dass wir denken, dass nur wir durch solch eine Situation gehen und niemand anderer uns verstehen wird. Aber glaubt mir, selbst wenn kein einziger anderer Mensch auf der Erde deine Situation durchlebt hat, Jesus hat sie durchgemacht. Und er ist nicht nur hindurchgegangen, er versteht dich. Er weiß, wie es dir geht. Er wird dich nie verurteilen oder irgendwas besser wissen. Wenn du dies in deinem Herzen annimmst, werden sich deine Gedanken verändern. Weg von Situationen, weg von all dem Schmerz, der Enttäuschung, der Angst, der Versuchung, hin zu deinem Jesus, der da hindurchgegangen ist. Dann kannst du dein Herz beruhigen und in die Ruhe Gottes kommen. Es gibt etwas, worüber mein Herz heute etwas traurig ist. Es gibt so viele Menschen, die ständig davon reden, dass wir uns mit Gott verbinden müssen, dass wir uns ihm nähern müssen. Aber niemand denkt daran, Jesus mit einzubeziehen. Viele Menschen wissen nicht, wie sie in eine intime Beziehung zu Gott kommen können. Aber sie übersehen, dass sie sich mit Jesus verbinden müssen. Jesus ist der Weg. Der Weg zum Vater geht nur über Jesus. Wenn du das verstehst, wird deine Beziehung zu Jesus und deine Begeisterung für Jesus so wunderbar und eng werden. Dann wirst du begreifen, dass du nur noch dem Weg folgen musst, den Jesus mit dir geht. Er wurde versucht, also gehört Versuchung zum Leben. Er hat sie überwunden, also hilft Jesus auch dir und du wirst auch überwinden. Ich liebe Hebräer 4. Ich liebe den ganzen Hebräerbrief. Er ist für mich ein herausragendes Stück Literatur. Er ist meiner Meinung nach ein Meisterstück der Bibel. Wenn du den Kontext anschaust und in Vers 1 feststellst, dass Jesus, dein Hohepriester, alles durchlebt und überwunden hat, wenn du begreifst, dass uns dadurch eine Ruhe beim Herrn übrig bleibt, das ist wunderbar. Ich habe mir heute früh den Originaltext vorgenommen. Da heißt es in Vers 7: Heute, wenn du hörst, wird es eine Ruhe geben. Weißt du was? Du musst jeden Tag neu in die Ruhe Gottes eingehen. Die Ruhe Gottes ist immer heute. Es ist nichts, was irgendwann einfach da ist. Schaut auf die Grammatik in Vers 3. Wir sind gläubig geworden, deshalb gehen wir in die Ruhe ein. Dass wir gläubig wurden, ist Vergangenheit. Aber das Eingehen in die Ruhe ist Gegenwart. Was bedeutet das? Wir haben den Glauben an Jesus, das ist eine feste Tatsache. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir in der Ruhe wandeln. In die Ruhe einzugehen ist ein Lebensstil, den wir täglich neu leben müssen. Wir dürfen uns also jeden Tag neu daran erinnern, dass wir in Gottes Ruhe kommen. Denn täglich begegnen uns so viele Dinge, die uns da wieder herausreißen. Schaut, heute Nacht, als ich diesen Albtraum hatte, bestand die Gefahr, dass sich diese Angst in mein Herz eingräbt. Ich hätte fragen können, wo Gott in diesem Traum war und warum er mir nicht geholfen hat. Wo war Gott denn, als ich oder jemand in meiner Familie krank war? Wo war er, als ich so arg kämpfen musste? Seht, das sind die Überzeugungen, die wir in unseren Herzen haben und mit denen wir durchs Leben laufen. Bevor wir es wahrnehmen, werden unsere Herzen so hart, dass wir gar nicht mehr zulassen können, dass Gott gut ist. Und dann werden wir ärgerlich auf Gott oder auf unsere Geschwister im Glauben. Dabei rechnen wir nicht einmal damit, dass es an uns liegt, diese Haltung zu verändern, dass wir in diese Ruhe Gottes hineinkommen können. Es ist mir ein großes Anliegen, die Menschen zu lehren, wie sie in die Ruhe Gottes kommen und darin leben können. Denn die Zeiten werden nicht besser werden und Satans Listen sind voller Tricks. Gestern Abend kam Vinicius mit seinen drei kleinen Kindern zu uns. Wir wohnen sehr nahe beisammen und wir gehen oft beim anderen ein und aus. Ich spielte mit den Kindern, wir hatten eine gute Zeit. Als sie wieder gingen, erzählte mir Vinicius von einer Entscheidung, die er getroffen hatte. Es ist eine finanzielle Entscheidung. Für mich war das kein Problem. Vinicius fragte nach, das ist eine Menge Geld, ist das wirklich kein Problem? Ich antwortete, nein, sicher nicht. Weißt du, wenn du gelernt hast, in der Ruhe Gottes zu leben, kannst du auch mit großen Herausforderungen ganz entspannt umgehen. Ich habe wirklich, wirklich erlebt, dass man in der Ruhe Gottes leben kann. Matteo musste ziemlich überraschend sein Apartment verlassen. Er hat in der Ruhe des Herrn gepackt und etwas Besseres gefunden. Wenn er nicht gelernt hätte, in der Ruhe Gottes zu leben, hätte er diese Situation nicht so entspannt meistern können. Ich habe in den letzten Wochen einiges über Matteo nachgedacht. Ich habe ihn die ganze Zeit über nie in Stress oder Panik gesehen, weil er nicht wusste, wohin er ziehen sollte. Man kann wirklich in der Ruhe Gottes leben. In herausfordernden Situationen kann man ruhig bleiben und mit einem Lächeln feststellen, dass Jesus es schon vollbracht hat. Wisst ihr, Matteo zieht jetzt in eine viel bessere Wohnung als die bisherige. Leute, es macht keinen Sinn, nicht in Jesus Christus und im vollbrachten Werk des Kreuzes zu wandeln. Dazu müsst ihr Folgendes tun. Betet. Jesus, du bist durch alles durchgegangen. Verwirrung, Schmerz, Dunkelheit. Du bist durch dies alles gegangen. Danke, dass du nicht dastehst und mich anschreist, dass ich es endlich schaffen soll. Danke, dass du nicht gewaltsam von mir verlangst, dass ich aus Glauben lebe. Du schaust auf mich und sagst, Sohn, Tochter, ich verstehe dich. Wir wollen gemeinsam hindurchgehen. Lass mich meinen Arm um dich legen und dich begleiten. Und dann gibst du dich ihm in vollkommenem Vertrauen hin und folgst ihm. Dann wirst du auf einmal wahrnehmen, dass es in der dunkelsten Dunkelheit solch eine wunderbare Ruhe im Herrn gibt, die man wirklich nicht besser beschreiben kann. Weißt du, oft erlebte ich in den schwierigsten Situationen eine solche Ruhe in mir, weil ich wusste, dass Jesus die Kontrolle hatte. Aber manchmal fragte ich mich schon, was mit mir los sei, weil ich eigentlich in Panik hätte verfallen müssen. Hör auf zu überwinden. Lebe im Sieg Jesu. Er versteht dich und er hat schon überwunden. Er weiß, wie man einer solchen Situation begegnet. Genau jetzt habe ich eine Vision. Mitten in der Dunkelheit steht die wahre Kirche Jesu Christi auf. Sie ist so kraftvoll, hell und leuchtend, wie man sie noch nie gesehen hat. Ich sehe, wie viele Menschen aus der Dunkelheit zu diesem Lichtern hinlaufen, weil sie von diesen wunderbaren Lichtern angezogen werden. Ich bin überzeugt, dass Gott seine Kirche in einer Weise aufrichten wird, dass dies ein Schock für das gesamte religiöse System sein wird. Diese Gemeinde wird sich nicht mit der Finsternis vereinen, sie wird sich nicht an das System der Welt anpassen. Das wird sie so attraktiv für die Menschen in der Welt machen. Lasst uns unsere Herzen hingeben und sagen, Jesus, ich will ein Teil davon sein.